ein rotes Neonherz. Schwingt an der Eisenstange zur blitzenden Sonne am Bühnenrand. Und Schnee fällt aus Kanistern. Die Anemonen auf das gesprengte Reh. Weißer Holunder aus Papaché. Weißer Holunder aus Papaché. Weißer Holunder aus Papaché. Bebop meinen die Stiefel, als bärlige Mäuler aus Samtelmetall. Er ist so jung und genießt im Abschwung seine Arme. Sieht meinen erstaunten Blick. Pausbecke Äpfel in einer Glas. Pausbecke Äpfel in einer Glas. Pausbecke Äpfel in ein Machglas. Daneben tanzen die Dieben. Die Stiften ausgestellt, die Hand zur Pose im Nacken. Schwarze Limonen im Schein der Verlicht, die Augen verschlossen im bitteren Trotz. Das Sonne auf jeder Kuh ist ab. Die Sonne auf jeder Kuh ist ab. Die Sonne auf jeder Kuh sind da. Hart bläst die Frau den Duan Eddy. Geschwanen Gesang im Saxophon. Zing, zing, schlägt die Batterie. Gut geschorne Biester. Ein blauer Traum in kühler Nacht. Weißer Holunder aus Papaché. Weißer Holunder aus Papaché. Weißer Holunder aus Papaché. Weißer Holunder aus Papaché. Weißer Holunder aus Papaché.